Book 2 87 Masa lampau, kata kerja modal 1 Vergangenheit der Modalverben 1 Vergangenheit der Modalverben 1 Kami harus menyiram bunga. Wir mussten die Blumen gießen. Wir mussten die Blumen gießen. Kami harus membereskan rumah. Wir mussten die Wohnung aufräumen. Wir mussten die Wohnung aufräumen. Kami harus mencuci piring. Wir mussten das Geschirr spülen. Wir mussten das Geschirr spülen. Haruskah kalian membayar tagihan? Musstet ihr die Rechnung bezahlen? Musstet ihr die Rechnung bezahlen? Haruskah kalian membayar biaya masuk? Musstet ihr Eintritt bezahlen? Musstet ihr Eintritt bezahlen? Haruskah kalian membayar denda? Musstet ihr eine Strafe bezahlen? Musstet ihr eine Strafe bezahlen? Siapa yang harus pamit? Wer musste sich verabschieden? Wer musste sich verabschieden? Siapa yang harus pulang lebih awal ke rumah? Wer musste früh nach Hause gehen? Wer musste früh nach Hause gehen? Siapa yang harus naik kereta? Wer musste den Zug nehmen? Wer musste den Zug nehmen? Kami tidak ingin tinggal lama. Wir wollten nicht lange bleiben. Wir wollten nicht lange bleiben. Kami tidak ingin minum. Wir wollten nichts trinken. Wir wollten nichts trinken. Kami tidak ingin mengganggu. Wir wollten nicht stören. Wir wollten nicht stören. Saya memang ingin menelpon tadi. Ich wollte eben telefonieren. Ich wollte eben telefonieren. Saya ingin memesan taksi. Ich wollte ein Taxi bestellen. Ich wollte ein Taxi bestellen. Saya ingin pulang ke rumah. Ich wollte nämlich nach Haus fahren. Ich wollte nämlich nach Haus fahren. Saya pikir kamu ingin menelpon istrimu. Ich dachte, du wolltest deine Frau anrufen. Ich dachte, du wolltest deine Frau anrufen. Saya pikir kamu ingin menelpon bagian informasi. Ich dachte, du wolltest die Auskunft anrufen. Ich dachte, du wolltest die Auskunft anrufen. Saya pikir kamu ingin memesan pizza. Ich dachte, du wolltest eine Pizza bestellen. Ich dachte, du wolltest eine Pizza bestellen.